Bruce Springsteen oder Madonna unterstützen die Demokraten und Barack Obama. Aber auch Republikaner haben prominente Freunde. Manchmal wirken die bloß nicht so vernünftig. Actionstar Chuck Norris zum Beispiel in einem aktuellen Werbefilmchen, das er und seine Frau Gina für die Republikaner gemacht haben, wo sie vor dem neuen Sozialismus oder Kommunismus in Amerika waren. Ja, oder der eigentlich tolle Clint Eastwood mit seiner seltsamen Stuhlperformance. Klaus Walter hat sich so seine Gedanken gemacht über die Republikaner und ihre prominenten Unterstützer und über die, von denen die Republikaner gern unterstützt würden. Er singt das Hohelied auf die Outlaw Women, die gesetzlosen Frauen, und er kultiviert selbst das Image des Outlaws, Hank Williams Jr. Sein Vater ist der Pionier der rebellischen Country-Musik. Auch der Sohn legt sich gerne mit Autoritäten an. It'd be like Hitler playing golf with Netanyahu. Das wäre, als ob Hitler mit Netanyahu Golf spielt. So kommentiert der Country-Star im vergangenen Herbst ein politisches Sportereignis. In der Rolle von Israels Regierungschef Netanyahu schwingt John Boehner den Golfschläger, einer der ranghöchsten Republikaner. Und wer ist Hitler in diesem Spiel? Kein anderer als Barack Obama. Mit seinem Vergleich provoziert der Outlaw-Darsteller Williams einen Skandal und empfiehlt sich als Wahlhelfer der Republikaner. Zu den namhaften Unterstützern des gediegenen Multimillionärs Mitt Romney gehört auch Dave Mustaine, Sänger der Heavy-Metal-Veteranen Megadeth. My president is trying to pass a gun ban, so he's staging all of these murders, like the beautiful people at the Sikh temple. Der Mordanschlag in Milwaukee auf einen Tempel der Sikhs, bei dem im August 6 Menschen starben, sei von Barack Obama inszeniert worden, behauptet Mustaine, als Vorwand, um die Waffengesetze zu verschärfen. Außerdem wolle er die USA in ein, so wörtlich, Nazi-Amerika verwandeln. Ironie der Geschichte, der Attentäter von Milwaukee ist Wade Page, ein Star der amerikanischen Nazi-Punk-Szene. Dave Mustaine ist auch bekennender Birther. Birther, so nennt man Leute, die Barack Obama nicht für einen echten, für einen geborenen Amerikaner halten. Viele Anhänger der Tea Party sind zudem davon überzeugt, dass Obama kein Christ ist, wie er behauptet, sondern Muslim. Es gilt also zu verhindern, die Wiederwahl eines unamerikanischen, muslimischen Adolf Hitler ins Weiße Haus. Wie Dave Mustaine gehört auch Ted Nugent zu den Wahlhelfern von Mitt Romney und zur alten Schule des amerikanischen Hardrock. Und zu den Amerikanern, die das Recht auf eigene Schusswaffe bis an die Zähne verteidigen. Also tritt Nugent bei der National Rifle Association auf. Das ist die einflussreiche Waffenlobby. If Barack Obama becomes the president in November again, I will either be dead or in jail by this time next year. Wenn Obama diese Wahl gewinnt, dann sei er, Ted Nugent, in einem Jahr tot. Oder im Knast, so der Musiker. Leute wie er, die so mutig ihre Meinung sagen, hätten einen schweren Stand in Obama-Land. Er fühle sich wie ein schwarzer Jude beim Ku Klux Klan, so Ted Nugent. Die Republikaner und ihre Freunde in der Popkultur. Ist das noch Patchwork der Sektierer oder schon Freakshow der Quartalsirren? Da ist zum Beispiel Kid Rock. Der kombiniert krawalligen Rap mit krawalligem Rock und kennt Pamela Anderson aus nächster Nähe. Oder Gene Simmons von der Glam-Metal-Band Kiss. Der steht im Guinness-Buch. Nicht wegen seiner Musik, nein, als Sexrekordler. Mit mehr als 4600 Frauen will Gene Simmons geschlafen haben. Das wird die christlichen Fundamentalisten unter den Republikanern besonders erfreuen. Auch, dass Jenna Jameson Romney unterstützt. Jameson ist die populärste Pornodarstellerin des 21. Jahrhunderts. Den Republikanerfreunden geht es nicht um einen konservativen Wertekanon oder um eine geistig-moralische Wende, wie Weiland Helmut Kohl. Nein, sie kämpfen für ihre speziellen Anliegen. Waffen für jedermann, Abtreibung für keine Frau, auch wenn sie vergewaltigt wurde. Die Kulturkämpfer, sie kommen aus den einstigen Domänen der weißen Männlichkeit Amerikas, Country und Hard Rock. Aber die gesellschaftliche Mitte in den USA bricht weg. Der weiße Mann ist auch im Pop vom Abstieg bedroht. Leute wie Kid Rock und Ted Nugent repräsentieren heute den White Trash. Die weiße Arbeiterklasse, die nicht mehr gebraucht wird, weil es kaum noch Arbeit gibt. Oder nur noch Ein-Dollar-Jobs. Diesen White Trash hat Romneys Vizekandidat Paul Ryan als Wahlvolk im Visier, wenn er sein Rock-Alphabet buchstabiert. Well, my playlist, it starts with AC/DC and it ends with Zeppelin. Von AC/DC bis Led Zeppelin reicht die Playlist im iPod des Paul Ryan, also auch in gut christlicher Manier von der Hölle. I'm on the highway to hell. in den Himmel. Paul Ryans Versuche, Rockbands für sich zu vereinnahmen, sind nicht immer erfolgreich. Die Glamrock-Band Twisted Sister untersagte ihm die Verwendung eines ihrer Lieder im Wahlkampf. Dann bezeichnete Ryan ausgerechnet Rage Against the Machine als eine seiner Lieblingsgruppen, also eine explizit linke Crossover-Band. Deren Gitarrist Tom Morello war not amused. Ryan sei die Verkörperung der Maschine, gegen die unsere Musik wütet. Wenn Ryan Rage Against the Machine möge, dann sei das wie die Vorliebe des Massenmörders Charles Manson für die Beatles. Konservative bis ultrarechte Republikaner beanspruchen die Rockgeschichte für sich. Das ist jetzt keine große Überraschung. Es sei denn, man hinge immer noch an dem Kinderglauben, dass Pop quasi von Natur aus auf der Seite von Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit steht. Wen die Republikaner so mögen, wer nicht von ihnen gemocht werden möchte und so weiter und so fort. Gedanken dazu von Klaus Walter.